Surat ut-Tin, Sura Nummer 95, die Feige. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Bei der Feige und der Olive und dem Berg Sinin und dieser sicheren Ortschaft, wir haben den Menschen ja in schönster Gestaltung erschaffen. Hierauf haben wir ihn zu den Niedrigsten der Niedrigen werden lassen, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört. Was lässt dich da weiterhin das Gericht für Lüge erklären? Ist nicht Allah der Weiseste derjenigen, die richten?